بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Gute, Allah in der Hand der Welt und Allahs Segen und Heilung und Herzlichkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen weiter auf der Seite 120, Kapitel 252. Und da wir uns zuvor unterhalten haben über den sogenannten Takfir al-Mutlaq, den es häufig im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam geht, gehen wir jetzt über zum Takfir al-Mu'ayyan. Und wir haben gesagt, dass Takfir al-Mutlaq, da geht es einfach darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Handlungen, Aussagen oder Überzeugungen oder in der zweiten Stufe ganz bestimmte Personen oder Personengruppen als ungläubig bezeichnet hat. Und das war der Takfir al-Mutlaq. Bei Takfir al-Mu'ayyan geht es jetzt darum, die Übertragung dieser Theorie auf ganz bestimmte Personen der heutigen Zeit oder Personen, die eben nicht erfasst worden sind vom Offenbarungstext namentlich. Die Regeln betreffend der Erklärung eines Einzelnen zum Ungläubigen. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Also Entschuldigung, auch wichtig bei diesem Thema, wir behandeln dieses Thema ähnlich wie beim Tajweed. Gibt es manche Themen wie Takrir, wie behandelt man, um sie zu vermeiden? Und wir wollen versuchen, Verbotenen aus dem Weg zu gehen. Und das ist keine, und deswegen ist auch natürlich das Buch darauf ausgerichtet, dass es keine Handlungsanleitung ist, so etwas umzusetzen, sondern man soll lernen, dass das eben ein Notfall ist, dass es Ausnahmen sind, dass es nicht die Regel ist, solche Regeln auf einzelne Personen anzuwenden, sondern wenn die entsprechenden Bedingungen dafür erfüllt sind, dann ist es ein Hukum Shar'i, da ist nichts dagegen einzuwenden. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht, es richtig anzuwenden. Das Problem ist, wenn man es falsch anwendet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammad. Die Regeln betreffend der Erklärung eines Einzelnen zum Ungläubigen. Wir haben bereits einige Grundregeln und Bestimmungen betreffend jene Handlungen erwähnt, die Unglauben ausdrücken bzw. nicht ausdrücken, ob es sich nun um Überzeugungen, Worte oder Taten handelt, und zwar gemäß dem, was die festgesetzten Grundlagen der Ahlus Sunna erfordern. All das bezieht sich auf die allgemeine Erklärung des Unglaubens Takfir Mutlaq, die bestimmte Worte, Handlungen oder Überzeugung als Merkmale des Unglaubens beschreibt, oder die eine bestimmte Gruppe, die für ihre Merkmale des Unglaubens bekannt ist, als ungläubig beschreibt. Genau, und jetzt wollen wir eben verstehen, dass um das von der Theorie in die Praxis anzuwenden, bedarf es eben der sogenannten Iqamat al-Hujjah, der Erbringung eines Beweises gegenüber dieser Person, die diese Sünde zu begangen haben scheint. Und darauf weisen eben zahlreiche Hinweise hin im Koran, Karim des Sunnas Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und auch die Aussagen der Ulama sind also zahlreich, nicht zu übersehen, dass eben diese Überbringung der Botschaft oder dieses Erbringen des Beweises zwingend notwendig ist, bevor man jemanden verurteilt. Dazu gehört die Aussage Allahs: Wir strafen nicht eher, bis wir einen Gesandten geschickt haben. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Das heißt also nicht, dass der Gesandte an sich, und natürlich die Botschaft des Gesandten logischerweise, denn das ist der Sinn der seiner Entsendung, und deswegen ist das auch übertragbar auf jede andere Zeit und nicht nur auf die Zeit der Gesandten, wie man vielleicht dem offensichtlichen Wortlaut nehmen könnte. Qatada sagte, rahimahullah, kannst du lösen. Allah, segensreich und erhaben ist er, bestraft keinen, ohne dass ihm zuvor eine Nachricht von Allah zugekommen ist oder ihm von Allah ein deutlicher Beweis erbracht wurde, und keiner wird bestraft, außer für sein Vergehen. Na, Qatada, rahimahullah, der Sohn von Abu Qatada, dem Sahabi, mit Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, einer der bekannten Imame des Tafsir, über den Imam al-Tabari häufig überliefert. Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala bestraft keinen, ohne dass ihm zuvor eine Nachricht von Allah zugekommen ist oder ihm von Allah ein deutlicher Beweis erbracht wurde, und keiner wird bestraft, außer für ein Vergehen. Und Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, sagt dazu ebenfalls, zu dieser Ayah: Wir haben kein Volk vernichtet, ohne dass sie es zuvor durch die Gesandten warnten und nachdem der Beweis gegen sie durch Zeichen erbracht wurde, die ihre Entschuldigung hinfällig machte. Die, also das ist auch wichtig, ein Zusatz hier, ist aber nicht nur eine Wiederholung, was Qatada gesagt hat, rahimahullah, sondern nachdem der Beweis gegen sie durch Zeichen erbracht wurde, nicht durch irgendwelche, sondern durch solche, die ihre Entschuldigung hinfällig machte, sodass sie keine Entschuldigung mehr hatte. Ibn Kathir, rahimahullah, sagt über Allah und seine des Erhabenen Gerechtigkeit, dass er niemanden bestraft, bevor nicht ein Beweis gegen ihn durch die Entsendung des Gesandten zu ihm erbracht wurde. Ja. Die Gelehrten geben das wieder, was Allah offensichtlich und deutlich gesagt hat. Das heißt, diese Aussagen sind Bestätigung dessen, dass wir die Ayah richtig verstanden haben. Weil die Ulama des Tafsir, eben allen voran Imam al-Tabari, rahimahullah, es auch so ausgelegt haben. Der Erhabene aber ebenso. Gesandte als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen, damit die Menschen nach dem Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Das heißt also, der eigentliche Sinn der Entsendung der Gesandten sind diese beiden Sachen. Einmal die Überbringung froher Botschaft und das zweite die Überbringung von Warnungen. Warum die Überbringung von Warnungen vor einer Strafe? Damit die Menschen im Nachhinein nicht sagen können, Allah, wenn du zu mir einen Propheten oder einen Gesandten oder ein Buch geschickt hättest, hätte ich daran geglaubt. Deswegen gibt es Menschen am Tag der Aufstellung, wie wir gleich sehen werden, die sich beschweren werden, weil sie nämlich keine Botschaft erreicht hat. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala schickt nämlich die Gesandten, damit man kein Argument hat, hinterher so etwas zu sagen. Al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, Tafsir gelehrte, sagte, und daran liegt ein Beweis dafür, dass Allah erhaben ist, er keinen Menschen vor der Entsendung von Gesandten bestraft. Natürlich gemeint ist die Entsendung der Gesandten, mit dem sie entsandt sind. Das heißt ja gesandt. Mit was sind sie gesandt? Mit der Botschaft. Die Verse dazu sind zahlreich und im Sahih Muslim heißt es in einer Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bei dem, in dessen Hand die Seele Muhammads liegt, also der Prophet zum Schwört, ein Wort des Schwurs, keiner von dieser Gemeinschaft, Jude oder Christ, hört von mir und stirbt dann, ohne an das zu glauben, womit ich entsandt wurde, ohne dass er zu den Bewohnern des Feuers gehören würde. Das heißt, in diesem Hadith hat der Prophet Sassim den Begriff Gemeinschaft verwendet, auf Arabisch Ummah. Und der Begriff der Ummah wird auf zwei Arten verwendet in diesem Zusammenhang. Einmal in Bezug auf jeden Menschen, der an Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt hat. Das ist meistens, was man meint, wenn die Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam meint. Da zählt man also nur die Muslime sozusagen ab seiner Zeit dazu. Die zweite Form, dieses Begriff Ummah zu verwenden, ist, dass man jeden Menschen meint, der dazu verpflichtet ist, dieser Botschaft zu folgen. Das heißt, ab der Zeit des Propheten sallallahu alaihi bis zum Tag der Auferstehung. Das heißt, dazu gehören die Muslime, die Juden, die Christen und alle anderen Gläubigen. Und der Prophet sallallahu alaihi hat diesen Begriff Ummah hier gemäß der zweiten Bedeutung erwähnt. Das heißt, zu seiner Ummah in diesem Sinne gehören alle, sowohl die geglaubt haben, als auch die nicht geglaubt haben. Der entscheidende Teil im Hadith ist, dass er gesagt hat, dass jeder, ich mache die doppelte Verneinung jetzt einfach, drehe ich jetzt um, ja, und er sagte, jeder, der von mir hört und dann stirbt, ohne an das zu glauben, womit ich entsandt worden bin, er wird ein Höllenbewohner sein. Und der entscheidende Punkt ist eben, der von mir hört. Das heißt, die Botschaft hat ihn erreicht. Abu al-Abbas al-Qurtubi, rahimahullah, sagte, daran liegt ein Beweis dafür, dass derjenige, der dem der Aufruf und der Befehl des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nicht überbracht wurde, nicht bestraft und nicht getadelt wird. Zu den Beispielen, die diese Grundlage der Sunna bestätigen, gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestimmten Personen ihre Handlungen des Unglaubens verzieht. Er erklärte sie nicht zu Ungläubigen, sondern vergab ihnen entweder wegen ihrer falschen Deutung oder ihrer Unwissenheit. Hier ist das zu erwähnen, was Abdullah ibn Abi Awfa berichtete. Er sagte, als Mu'adh radiallahu ta'ala anhu aus Asch-Sham, also aus Großsyrien, gemeint ist Damaskus in der Regel, als Mu'adh aus Asch-Sham zurückkehrte, das heißt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, warf er sich vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nieder, machte also Sujud vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dieser fragte, was ist das, Mu'adh? Er antwortete, ich kam nach Scham und sah, wie die Leute oder die Menschen sich vor ihren Bischöfen und Herrführern niederwarfen und ich wünschte mir, dies bei dir zu tun. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, tu das nicht, Denn hätte ich jemandem geboten, sich vor einer anderen als vor einem anderen als Allah niederzuwerfen, so hätte ich der Frau geboten, sich vor ihrem Ehemann niederzuwerfen. Und dieser Überlieferung entscheidende Punkt ist, dass Mu'adh ibn Jabal eine Handlung des Kufr gemacht hat, nämlich das Sujud für jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala, was zweifellos eine Form des Kufr ist. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn entschuldigt für diese Sünde und er hat ihm nicht einmal gesagt, dass er Sünde begangen hat. Warum? Weil Mu'adh radiallahu ta'ala anhu wusste nicht, dass man das nicht machen darf. Ja. Deswegen, es reicht nicht zu sagen, das heißt, er hat nicht verstanden, was La ilaha illallah bedeutet. Das ist falsch. Denn aus der Sprache, die Menschen waren Araber, aus der Aussage La ilaha illallah kann man nicht verstehen, dass man Sujud nur machen darf für Allah. Das kann man nicht verstehen. Sondern aus La ilaha illallah kann man verstehen, dass die Anbetung nur für Allah gilt. Aber die Frage ist, ist die Sujud eine Form der Anbetung? Das kannst du erst wissen, wenn man es dir mitgeteilt hat. Hierzu gehört auch das, was bei Al-Bukhari zu finden ist, dass nämlich Khalid ibn Dhakwan berichtete, dass Ar-Rubayyi bin Mu'awid ibn Nafra sagte. Nein. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Bericht ist Sahih Bukhari, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, als ich heiratete und er setzte sich auf eine Decke, da wo du jetzt sitzt, also sprich den Mann an. Da kamen einige unserer Sklavinnen, sie schlugen das Tamburin und beweinten jene meiner Väter, die am Tag der Schlacht von Badr getötet worden waren. Als eine von ihnen sagte, das heißt beim Singen und beim Schlagen des Tamburin, sagt sie, bei uns aber ist ein Prophet, der weiß, was morgen sein wird. Bei uns aber ist ein Prophet, der weiß, was morgen sein wird. Und das ist natürlich eine Eigenschaft, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt, Ilmul Ghaib. Diese Aussage ist eine Aussage des Kufr. Denn nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt, was morgen geschehen wird oder in der Zukunft geschehen wird. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu gesagt? Er hat nicht mehr gesagt als, lasst diese Worte sein und singt weiter, was ihr auch zuvor gesungen hattet. Und hat sie nicht des Unglaubens bezichtigt. In diesen beiden Hadithen entschuldigt der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mu'adh und der radiallahu anhu und der Sklaven das, was sie versehentlich hervorbrachte. Zum einen die Niederwerfung Mu'adh vor dem Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, wobei die Niederwerfung vor einem anderen außer Allah eine schwerwiegende Form der Beigesellung ist, Shirk Akbar, die das Verlassen der Glaubensgemeinschaft bedeutet. Weil Mu'adh bedeutet theoretisch, aber auf diesen Fall angewandt, findet sie keine Anwendung. Weil Mu'adh sein Tun aber seiner Deutung entsprang, der zufolge er annahm, dass die Niederwerfung eine Art des Grußes und der Ehrerbietung sei, die auf Menschen anzuwenden erlaubt sei, verurteilte ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht als ungläubig und tadelte ihn auch nicht, sondern er begnügte sich damit, es ihm zu untersagen und ihm deutlich zu machen, dass die Niederwerfung einzig Allah gebührt. Ebenso verhält es sich mit der Sklavin, als sie sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam besitze Wissen um das Verborgene. Er verurteilte sie nicht als ungläubig, weil sie unwissend war und beschränkte sich darauf, es ihr zu untersagen. Denn die Behauptung, ein anderer außer Allah besitze Kenntnis des Verborgenen, ist Unglaube. Imam al-Shafi'i Muhammad ibn Idris, ja, sagte, Allah besitzt Namen und Eigenschaften, die in seinem Buch zu finden sind und über die sein Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete. Also erstmal hier, es geht um den Glauben, das bei uns auch bewusst machen, geht um den Glauben an Allah azza wa jalla. Also das ist der wichtigste Asl oder der wichtigste Rukun des Iman überhaupt. Al-Iman billahi und dann wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawm al-akhir wa al-qadr khayrihi wa sharrihi. Und der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala beinhaltet letztendlich was? Letztendlich der Glaube an seine Existenz und der Glaube an seinen Namen und seine über ihn berichteten Eigenschaften im Koran und der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist letztendlich, was der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala ausmacht. Und Imam al-Shafi'i sagte, rahimahullah ta'ala, danach niemandem gegen den, der Beweis erbracht wurde, ist es möglich, diesen zurückzuweisen, denn der Koran offenbarte ihn und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bestätigte seine Anwendung. Das heißt, die Namen, die Eigenschaften. Wenn er diesen Beweis, den die Unbescholtenen von ihm überlieferten, nachdem er ihm erbracht wurde, zurückweist, dann ist er ungläubig. Die Unbescholtenen sind die Überlieferer, denen man nichts vorwerfen kann, Gemeint sind die letztendlich die vertrauenswürdigen Überlieferer. Denn Unbescholtenheit plus Genauigkeit gibt Thira, gibt die Vertrauenswürdigkeit. Also er sagt, wenn überliefert wird über Allah subhanahu wa ta'ala von unbescholtenen Überlieferern, über etwas, seine Namen, seine Eigenschaften, und man leugnet das, dann ist es eine Form des Unglaubens, dann ist er ungläubig. Dann sagt er aber, bevor ihm jedoch der Beweis erbracht wurde, ist er aufgrund von Unwissenheit entschuldigt. Und das geht hier um was? Haben wir gesagt, um den Iman an Allahs Namen und seine Eigenschaften. Denn die Kenntnis darum kann nicht durch den Verstand erschlossen werden, nicht durch Nachdenken und nicht durch das Herz. Kein Mensch kann auf die Idee kommen, dass zu dem Namen Allahs Ar-Rahman gehört. Da kommt man durch Logik nicht drauf. Ja? Vielleicht auch die Eigenschaft, aber nicht auf den Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Wir aber verurteilen keinen als ungläubig, außer nachdem ihm die gesamte Botschaft überbracht wurde. Ibn Hazm sagte, es ist bestätigt, dass niemand des Unglaubens beschuldigt wird, solange ihm die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht überbracht wurde. Wem sie aber vermittelt wurde und der dann nicht daran glaubt, der ist ungläubig. Ibn al-Arabi sagte, in dieser Gemeinschaft gibt es auch solche, die unwissend sind und Fehler machen. Wenn einer von ihnen eine Tat der Beigesellung oder des Unglaubens begeht, dann ist er kein Götzendiener und kein Ungläubiger, denn er ist aufgrund seiner Unwissenheit und seines Fehltritts so lange entschuldigt, bis ihm der Beweis eindeutig erbracht wurde, dessen Missachtung den Betreffenden zum Ungläubigen macht und an dessen Beispielhaftigkeit keinerlei Zweifel besteht. Na, weil manche wenden hier eine Schubha ein, einen Scheinbeweis ein, sie sagen, naja, wie soll ich ihn als Muslim, als Muwahhid bezeichnen, wenn er tatsächlich eine Tat der Beigesellung oder des Unglaubens begangen hat. Wir sagen, diese Gedankenführung ist eine logische Gedankenführung und wir haben vorher schon geklärt, dass die einzige Möglichkeit, jemanden des Unglaubens zu bezichtigen, durch den Koran und die Sünde des Propheten sallallahu ist. Und dass diese logischen Beweisführungen keinen Platz haben in unserer Scharia, schon gar nicht, also wenn es um die Aqida geht, und schon gar nicht, wenn es darum geht, jemanden aus dem Islam auszuschließen. Deswegen, diese Frage stellt sich nicht. Naam, nach deiner Logik kann es sein, dass du es nicht nachvollziehen kannst, aber unsere Scharia gibt uns klar vor, dass jemand nicht aus dem Kreis des Islams ausgeschlossen wird, in jedem Fall, wenn er einen Akt der Beigesellung begeht. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, das für ungläubig erklären einer bestimmten Person auf jene Unwissenden und ihresgleichen anzuwenden, so dass sie als Ungläubige verurteilt werden, ist nicht erlaubt, außer nachdem dem Betreffenden der Beweis der Offenbarung erbracht wurde, der ihm verdeutlicht, dass sie im Widerspruch zu den Gesandten stehen, auch wenn diese seine Worte eindeutig Unglauben zum Ausdruck brachte. Und das werden wir auch gleich noch ein bisschen genauer schauen, weil er sagt hier, der ihm verdeutlicht, dass sie im Widerspruch zu den Gesandten stehen. Die Frage stellt sich nämlich, reicht es aus, dass ich ihm einfach sage, hier steht im Koran das und das? Und wenn er es nicht fertig versteht, dann sage ich ihm, Pech gehabt, du hast nicht verstanden. Oder muss man ihm das auch erklären, dass er das versteht, dass es ein Widerspruch ist zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran oder der Prophet in der Sunna gesagt hat. Und dazu gibt es, wie gesagt, zahlreiche Aussagen. Deswegen gehen wir über, inshallah, zu dem nächsten Punkt. Die Bedingungen, eine bestimmte Person als ungläubig zu bezeichnen. Da hat der Autor verschiedene Sachen erwähnt. Erstens, dass der Betreffende ein Erwachsener mit gesundem Menschenverstand ist, worauf eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung von Ali radiallahu ta'ala anhu verweist, der zufolge der Gesandte sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Die Schreibfeder, Rufi al-Qalam, die Schreibfeder ist hinsichtlich dieser drei hochgehoben. Hinsichtlich des Schlafenden, bis er aufwacht, des kleinen Jungen, bis er herangewachsen, und des Verwirrten, bis er wieder zur Vernunft gekommen ist. Der Schlafende spricht manchmal im Schlaf. Wenn er darin eine Äußerung macht, die Kufr ist, wird er dafür nicht belangt. Und genauso des kleinen Jungen, bis er herangewachsen ist, das heißt, bis er Baligh geworden ist. Und das heißt, jemand, der 4 Jahre ist, 5 Jahre alt ist, 6 Jahre alt ist, in dieser Regel, dieses Alter ist er nicht mukallaf, das heißt nicht schuldfähig, also kann er auch nicht des Unglaubens bezichtigt werden, und des Verwirrten, bis er wieder zur Vernunft kommt. Gemeint ist jemand, der geistlich abwesend ist, wie jemand, der geisteskrank ist und also nicht bei Sinnen ist. Er ist nicht im Besitz seiner geistigen Kräfte. Zweitens, dass er, das heißt, der erste Punkt ist der Taklif, nennt man das, Schuldfähigkeit. Zweitens, dass er, Taklif fasst man zusammen mit Bulugh und Aql. Bulugh ist, dass er alt genug ist, das islamische Reifealter erreicht hat, und Aql ist eben, dass er einen gesunden Menschenverstand hat, dass er geistig gesund ist. Denn nur wenn er geistig gesund ist, kann er auch frei entscheiden, was er macht. Denn, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, dass er die Handlung des Unglaubens aus freien Stücken begangen hat, ob es sich nun um Wort oder Tat handelt. Er darf also nicht dazu gezwungen worden sein, wie es in der Ayah heißt, wer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben angenommen hatte, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Und so weiter. In dieser Ayah hat Allah diese Ausnahme gemacht des Gezwungenseins. Und das Gezwungensein ist auch ein Thema für sich. Also das ist auch eine, der eine sagt, der ist gezwungen, der andere sagt, er ist nicht gezwungen, unterliegt auch manchmal dem Ijtihad. Aber das Gezwungensein ist ein relativer Begriff, der auch von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagte, na? Die Gelehrten stimmen darin überein, dass es erlaubt ist, dass der, der dazu gezwungen ist, sich nach außen hin zum Unglauben bekennt, während er seinen Glauben im Innersten bewahrt, und es ist ebenso möglich, dass er seinen Glauben durch seine Worte bestätigt, so wie es Bilal radiallahu anhu tat, der sie zurückwies, während sie ihre Machenschaften vollzogen. Genau, also im Notfall, wenn man gezwungen wird und man wird dazu gezwungen, etwas zu sagen, was Kufr ist, wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen, wie aus dem Koran Karim deutlich wird. Aber die Frage ist, wenn man anders handelt, wie Bilal radiallahu ta'ala anhu, ist das in Ordnung? Offensichtlich ja, weil Bilal radiallahu ta'ala anhu hat sich geweigert, etwas anderes zu sagen, wie Imam Ibn Kathir rahmatullahi überliefert hat. Auch weisen die Überlieferungen darauf hin, dass derjenige entschuldigt ist, dessen Verstand aufgrund einer übergroßen Freude oder Trauer eingeschränkt ist und der deswegen ein Wort des Unglaubens spricht, und zwar deswegen, weil es nicht in seiner Absicht lag. So wie in jener Geschichte über einen Mann, dem seine Reitkamelen verloren ging und in der es heißt... Genau, also jemand war in der Wüste mit seinem Hab und Gut auf seinem Kamel, legt sich hin, wacht auf und plötzlich ist das Tier weg und seine Nahrung ebenfalls. Und er geht davon aus, dass er nach stundenlanger Suche nie wieder sein Tier antreffen wird und gräbt sich quasi schon sein Grab und wartet nur darauf, dass er stirbt. Und in dem Moment legt er sich hin, weil er ermüdet ist, und wacht auf, und als er aufwacht, sieht er das Kamel wieder leben, sich mit samt dem gesamten Proviant. Diese Freude, die er in diesem Moment verspürt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns wie folgt überliefert. Er sagt, O Allah, er will Allah danken und sagt, O Allah, du bist mein Diener, sagt er, und ich bin dein Herr. Er irrte sich wegen seiner großen Freude. Und auch hier sieht man, durch die große Freude war er nicht mehr im Besitze seiner hatte nicht mehr die Kontrolle über sich selbst gehabt. Deswegen hat er diese Aussage getroffen. Allerdings hat er das ja nicht mit Absicht gemacht. Al-Qadiyat sagte, das heißt, dass der Mensch für das, was er aus Bestürzung oder Verwirrung heraus sagt, so Allah will, nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Drittens, die Erbringung des Beweises hinsichtlich einer bestimmten Person, bevor sie als ungläubig verurteilt wird. Einige Beweise dafür wurden bereits erwähnt. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, die Bestrafung ist aufgrund zweierlei erforderlich. Also es geht hier, wie gesagt, um Muslime. Menschen, die zum Islam bekennen und dann solche Sünden begehen. Ansonsten der Jude oder der Christ oder der Atheist, das ist nicht unser Thema. Bei dem braucht man keinen Beweis erbringen, weil er selbst gar nicht von sich behauptet, dass er Muslim ist. Ibn Qayyim sagte, die Bestrafung ist aufgrund zweierlei erforderlich. Erstens, die Ablehnung des Beweises und die Ablehnung des ihm gemäßen Handelns und der Verpflichtung, die er darstellt, nachzukommen. Zweitens, die Widersetzlichkeit dem Beweis gegenüber, nachdem er erbracht wurde, und der fehlende Wille, der Pflicht nachzukommen. Das erste ist ein Unglaube aufgrund Ablehnung, das andere Unglaube aus Trotz. Was den Unglauben aufgrund von Unwissenheit betrifft, so verbot Allah die Bestrafung dafür, wenn dem Betreffenden der Beweis nicht erbracht wurde und er keine Möglichkeit hatte, Wissen darüber zu erlangen, bis ihm der Beweis der Gesandten dargelegt wird. Na, also nochmal, wann verdient man die Strafe, sagt Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Einmal, entweder wenn man den Beweis einfach ablehnt, ohne Grund. Und der zweite ist, man lehnt zwar nicht ab, aber man widersetzt sich dem Beweis. Das heißt, man handelt nicht danach. Das sind zwei Gründe. Aber wenn der Beweis gar nicht zu einem gekommen ist, dann kann man ihn weder ablehnen, noch kann man ihn sich wie ihm widersetzen. also verdient man auch keine Strafe. Und die Unwissenheit ist ja genau der Fall. Das heißt, die Botschaft hat ihn gar nicht erreicht. Also wie soll er bestraft werden für etwas, was er weder abgelehnt hat, noch dem er sich widersetzt hat. As-Satibi sagte, seine Schöpfung nimmt gemäß seinem Brauch ihren Lauf, jedoch bestraft er nur wegen einer Widersetzlichkeit, nachdem der Beweis der Gesandten erbracht wurde. Wurde der Beweis erbracht, so glaubt der, der will, und der, der nicht will, glaubt nicht, und jeder erhält den ihm gebührenden Lohn. Na, bei dieser Angelegenheit, dieses Takfir al-Mu'ayyan, das heißt, die Sache anwenden auf eine bestimmte Person, wenn wir mal uns anschauen in der Geschichte und der Sira des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, dann sehen wir durch einen schnellen Überblick, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Regel und auch die Sahaba danach natürlich nur angewandt haben, wenn es wirklich deutlich war. Wir haben schon zahlreiche Beweise gesehen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam, obwohl das klarer Kufr war oder Schirk Akbar war, trotzdem hat er والسلام, die Menschen nicht des Unglaubens bezichtigt, weil er sie entschuldigt hat dafür. Und in den Fällen, in denen der Prophet والسلام, die Person oder die Sahaba als Ungläubige nach der Islamannahme bezeichnet haben, die sind hundertprozentig, also sind eindeutig. Da gibt es gar keine Diskussion darüber. Und ein Beispiel dafür ist Abdullah ibn Abi As-Sarh. Radiallahu ta'ala an. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, sagte, der Gelehrte Ibn Abd al-Barr, man nennt ihn Hafiz al-Mashriq, al-Maghrib, er sagte über Abdullah ibn Abi Sarh, radiallahu an, er nahm den Islam noch vor der Befreiung Makkas an und wanderte aus. Er pflegte die Offenbarung für den Propheten, für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam niederzuschreiben. Dann wurde er als Götzendiener abtrünnig und lief nach Mekka zu den Quraysh über. Also, die Sache ist deutlich. Er hat sich gar nicht mehr zum Islam bekannt, sondern ist zu den Mushrikin übergelaufen. Abdullah ibn Abi Sarh nahm den Islam an den Tagen, an denen Mekka befreit wurde, wieder an. In dem berühmten Ereignis, weil er kam als einer von ein paar Leuten zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und wollte ihm den treuen Schwur leisten, den Islam wieder erneut annehmen. Er nahm den Islam an dem Tag, an dem Makkah befreit wurde, wieder an und war ein guter Muslim, also seitdem. Hiernach geschah nichts seinerseits, das man ihm hätte vorwerfen können. Das heißt, er ist Muslim geblieben. Er ist einer der adligen, vernünftigen und großzügigen der Quraysh gewesen. Uthman radiallahu anhu, der Khalifa, hat ihn später im Jahr 25 in Ägypten zum Statthalter gemacht und durch ihn wurde Afrika befreit. Gemeint sind Teile Afrikas. Sicher ist, jetzt in diesem Zusammenhang gesichert überliefert ist, dass er erstens vom Glauben abgefallen ist, zweitens diesen Glauben wieder angenommen hat und diese zwei Informationen, weil ich sage das extra vorsichtig, weil das sind die entscheidenden Informationen, weil nicht alles, was der Imam gesagt hat, kann ich jetzt persönlich bestätigen. Aber entscheidend ist, was tatsächlich überliefert worden ist, ist, dass er vom Glauben dessen Glauben angenommen hat. Abgefallen ist, aber dieser Abfall vom Glauben war so eindeutig, dass er übergelaufen ist und sich gar nicht mehr zum Islam bekannt hat. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, also Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu ist derjenige, der das überliefert, er sagte, Abdullah ibn Abi As-Sarh pflegte, für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam zu schreiben. Der Satan hat ihn dann ausgleiten lassen und so hat er sich den Ungläubigen angeschlossen. Daraufhin ordnete der, also es ist ein ganz anderer Fall, es ist nicht der Fall, dass jemand sagt, ich bin Muslim. Hab zwar die Sünde, aber ich bin trotzdem Muslim. Das war gar nicht der Fall. Der Fall war, er hat sich gar nicht mehr dazu bekannt. Daraufhin ordnete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an, ihn am Tag der Eroberung zu töten, so sagt er Ibn Abbas. Uthman ibn Affan bat dann für ihn um Schutz und so gewährte ihm dies der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Also hat seinen Islam akzeptiert und angenommen. Ein zweiter Fall war auch ein Mann zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ich kürze das an der Stelle ab, weil sonst dauert es zu lang. An dieser Stelle, ein Mann auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam hat den Islam angenommen und ist dann zum Christentum übergelaufen. Aber in diesem Fall noch schlimmer, er ist auch geblieben als Christ bis zu dem Tag, an dem er gestorben ist. Und das ist ein berühmtes Ereignis. Und deswegen lege ich das, was interessant ist, das ich kurz vor. Anas radiallahu anhu sagte, es gab einen christlichen Mann, der Muslim geworden ist. Er las auch Surat al-Baqarah und er las auch Surat al-Imran auswendig und so weiter. Dann wurde er wieder Christ und sagte, also lügte über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Dann sagte er, als er gestorben ist, am Morgen hat man ihn begraben. Seine Leute haben ihn begraben. Am Morgen hatte die Erde ihn ausgestoßen. Die Leute sagten, das heißt seine Leute sagten, das haben Muhammad und seine Gefährten getan, weil er von ihnen abgehauen ist. Sie haben unseren Freund ausgegraben und hingeworfen. Dann haben sie ihm noch ein tieferes Grab ausgehoben. Am Morgen hatte die Erde ihn wieder ausgestoßen. Die Leute sagten wieder, das haben Muhammad und seine Gefährten getan, weil er von ihnen abgehauen ist. Sie haben unseren Freund ausgegraben und hingeworfen. Dann haben sie ihm ein Grab ausgehoben, so tief sie konnten. Am Morgen hatte die Erde ihn wieder ausgestoßen. Da wussten sie, dass dies nicht Menschenwerk war. Da warfen sie ihn einfach hin. Das heißt, in diesen Fällen, und sehen wir ihn alle, dass es überhaupt gar keine Diskussion gab darüber, ob er den Glauben verlassen hat oder nicht, weil er selbst sich gar nicht mehr dazu bekannt hat. Das ist übrigens die höchste Form der Beweisführung. Das nennt man Geständnis. Ja, das nennt man auf Arabisch I'tiraf. Und das Gleiche auch in einem anderen Fall. Da ist jemand zum Judentum übergelaufen, nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und noch was viel Interessanteres ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wir reden ja die ganze Zeit davon, ob jemand ungläubig geworden ist durch eine bestimmte Tat, die großen Unglauben darstellt, also Kufr Akbar darstellt. Und dann diskutieren wir darüber, ob er jetzt entschuldigt ist oder nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat aber von Allah subhanahu wa ta'ala die Namen der Heuchler in seiner Stadt mitgeteilt bekommen. Er wusste also per Namen, wer von ihnen gläubig ist und wer von ihnen ein ungläubiger Heuchler ist. Und trotzdem hat er sallallahu alaihi wasallam sie nicht des Unglaubens bezichtigt. Das heißt, er braucht die Beweisführung gar nicht mehr, alaihi salatu wasallam, weil er hat zum Herrn der Welt mitgeteilt bekommen. Trotzdem hat er diese Beweisführung, das heißt, er hat die Beweisführung gar nicht gebraucht. Und trotzdem hat er sie nicht des Unglaubens bezichtigt. Und trotzdem hat er sie als seine Ashab bezeichnet, als seine Gefährten bezeichnet. Aus mehreren Gründen, unter anderem, wie er sagte, لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. Nicht, dass die Leute sagen, Muhammad tötet seine eigenen Freunde. Und deswegen, wie das ist eines der deutlichsten Beispiele dafür, wie vorsichtig der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit der Bezichtigung des Unglaubens umgegangen ist. Jetzt ist entscheidend bei diesem Thema noch, bei dieser Iqamatul Hujjah, bei dieser Erbringung des Beweises, was bedeutet die Erbringung des Beweises überhaupt? Deswegen lesen wir weiter bei 254. Ist der Beweis allein aufgrund seiner Übermittlung bereits erbracht? Hier gibt es unter den Gelehrten zwei Auffassungen. Erstens, der Beweis ist dann erbracht, wenn die Botschaft der betreffenden Person übermittelt und von ihr verstanden wurde, sodass sie deren Absicht begriffen hat. Diese Meinung vertreten viele Gelehrte, unter anderem Ibn al-Arabi, Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah und Ibn al-Qayyim. Erstmal, nochmal. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, das heißt, die offensichtliche Bedeutung ihrer Aussagen, was sie geschrieben haben oder was sie gesagt haben, scheint es zwei Ansichten dazu zu geben. Ich drücke das extra so vorsichtig aus, weil es ist eindeutig, wenn jemand sagt, also der erste Fall, der hier erwähnt worden ist, ist eindeutig, weil jemand sich dazu direkt bekennt. Aber im zweiten Fall kann man es nur vermuten, weil er sich dazu gar nicht manchmal geäußert hat. Wie dem auch sei. Die Frage ist, wenn wir sagen, die Botschaft muss ihn erreicht haben, damit er unentschuldigt ist, reicht es aus, dass ihn die Botschaft erreicht hat, wie manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, gesagt haben, oder stellen wir als Bedingung, dass sie ihn nicht nur erreicht hat, sondern dass er sie auch verstanden hat. Könnt euch vorstellen, dass das ein riesengroßer Unterschied ist. Wenn ich nämlich sage, und diese zweite Ansicht, die können wir ganz schnell wieder vergessen, Wenn ich nämlich sage, dass es ausreicht, dass er die Botschaft, dass ihn die Botschaft nur erreicht hat, dann hole ich ab jetzt den nächsten Deutschen von der Straße und lese ihm den Koran auf Arabisch vor und ich sage ihm, der Koran hat dich erreicht. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, damit ich euch damit mit dem Koran warne und jeden, den er erreicht. Und er hat dich erreicht. Assalamu alaikum. Das kannst du auch mit Muslimen machen, also nicht Muslimen. Und deswegen diese Thematik, da gibt es also zahlreiche Beispiele, die wir gleich sehen werden, die alle darauf hinweisen, dass eben es nicht nur um die bloße Erreichung der Botschaft geht, sondern es geht natürlich auch um das Verstehen dieser Botschaft. Weiter? Zweitens. Der Beweis ist allein aufgrund der Übermittlung der Botschaft erbracht. Das ist die zweite Ansicht. Ne? Dass die Person den Beweis versteht, ist keine Bedingung für die Erbringung des Beweises. Argumentiert wird diese Auffassung damit, dass den Ungläubigen, zu denen der Prophet entsandt wurde, der Beweis aufgrund der Übermittlung des Korans erbracht wurde und Allah sie beschrieb als jene, die kein Gehör und keinen Verstand besitzen, wie etwa in seinem des erhabenen Wort. Oder meinst du, dass die meisten von ihnen hören oder begreifen? Sie sind doch nur wie das Vieh, aber nein, sie irren noch weiter vom Weg ab, 25:44. Diese Aya entnehmen manche, rahimahumullah ta'ala, dass es eben nur um die Überbringung der Botschaft an sich geht. Und da sie ja hören und begreifen können, wäre es ihre Aufgabe gewesen, das auch zu machen. Da sie es aber nicht gemacht haben, auch wenn sie es nicht verstanden haben, spielt es, Entschuldigung, weil hier steht drin, dass sie nicht hören und nicht begreifen. Und die Botschaft hat sie erreicht. Und der Beweis wurde gegen sie erbracht. Also kann das Hören und Begreifen keine Rolle spielen. Nochmal. Die Tatsache, dass sie nicht hören und nicht begreifen und trotzdem die Botschaft gegen sie, der Beweis gegen sie erbracht worden ist, bedeutet, dass das Hören und Begreifen keine Rolle spielt. Weil wenn das entscheidend wäre, dann wäre der Beweis gegen sie nicht erbracht. Okay? Das ist natürlich ein sehr oberflächliches Verständnis von dieser Ayat, deswegen lesen wir weiter, die richtigere Auffassung. Die richtigere Auffassung ist die erste, dass der Beweis nämlich erst dann erbracht ist, wenn die betreffende Person diesen auch verstanden hat. Zu den Hinweisen darauf gehören etwa die Worte des Erhabenen: Allah legt keine Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Er weist darauf hin, dass er keine Mitglied dieser Gemeinschaft mehr auferlegt, als es zu ertragen vermag. Dieser Vers und ein diesbezüglicher Hadith, der seine des erhabenen Wortes enthält. قَدْ فَعَلْتَ, also ich habe es. Also Allah, als er die Ayah abgesandt hat, Entschuldigung, die Sahaba, als sie Dua gemacht haben, رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا إِنَّا سِنَا أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا und so weiter, hat Allah immer gesagt, قَدْ فَعَلْتَ, قَدْ فَعَلْتَ. Das heißt, unser Herz zieht uns nicht zur Rechenschaft, إِنَّا سِنَا, wenn wir vergessen haben, aber أَخْطَأْنَا, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Und Allah sagt, قَدْ فَعَلْتَ, das mache ich, das habe ich bereits schon getan. Das heißt, diese Dua wurde erhört. Weisen in mehrerer Hinsicht darauf hin, dass Allah demjenigen dieser Gemeinschaft vergibt, dem es nicht möglich ist, zu verstehen. Erstens, zunächst sagt er, dass er keiner Seele mehr auferlegt, als sie zu ertragen vermag, und mangelnder Verstand gehört nicht zu dem, was sie zu ertragen vermag, wenn sie keine Ablehnung an den Tag legt. Darum ist es für die Gelehrten das Verstehen eine Bedingung für die Verpflichtung. Ibn al-Lahhab sagte, dass eine Bedingung für die Verpflichtung des Einzelnen der Verstand und das Begreifen der Rede sein. Zweitens, Allah erhört die Bitte der Gläubigen, ihnen das nicht anzurechnen, was sie aus Vergesslichkeiten unterlassen haben, und das ist das, was aus Vernachlässigung und Nachlässigkeit entsteht und nicht aus Unfähigkeit und Schwäche und einem Mangel an Verstand. Letzteres ist erst recht keine Sünde und der Mensch wird dafür nicht zur Verantwortung gezogen, und dies sagt At-Tabari. Mangelnder Verstand gehört zu jener Art des Vergessens, die auf Unfähigkeit und Schwäche beruht, für die der Mensch grundsätzlich nicht zur Verantwortung gezogen wird. Mangelnder Verstand aber ist noch weit mehr ein Entschuldigungsgrund als Vergesslichkeit, die auf Nachlässigkeit beruht. Drittens, Allah erhört das Bittgebet der islamischen Gemeinschaft, sie nicht für Fehler zur Verantwortung zu ziehen. Mit Fehler ist das gemeint, was man aufgrund einer bestimmten Absicht und eines Wollens getan hat, und dies ist ein Fehler des Betreffenden. Was aber jene Fehler betrifft, die auf Unwissenheit und der falschen Vermutung beruhen, dass eine bestimmte Handlung ausgeführt werden müsse, so ist der Betreffende von der diesbezüglichen Schuld befreit. Fehlendes Verstehen ist darum eine Art von Fehler. Ein Hinweis darauf sind zum Beispiel des erhabenen Worte. Ja, hier haben wir einen Beispiel, ich fasse das kurz zusammen. Ein Ereignis, das uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert hat, lesen wir kurz erstmal die Ayah. Und auch David und Salomon, als sie über das Saatfeld urteilten, darin hatte Kleinvieh von fremden Leuten nachts geweidet. Und wir waren ihr Urteil Zeugen, wir waren für ihr Urteil Zeugen und wir ließen Salomon es begreifen. Diese Ereignis, was ist passiert? Da war jemand, hat einen Garten gehabt und ein anderer hat eine Herde von Tieren gehabt. Und der, sagen wir mal, Schafe. Der Schafsbesitzer oder der Tierbesitzer hat nicht aufgepasst und so sind die Tiere in den Garten hineingegangen und haben das Feld zerstört. Dann kam das vor Gericht und der Richter, war Dawud alayhi salatu wassalam. Und er hat dann geurteilt und gesagt, er hat geschätzt den Schaden, den diese Tiere angerichtet haben und hat gesagt, der Schaden, den die Tiere angerichtet haben, ist etwa so groß wie, also der Wert, der zerstört worden ist, ist etwa so hoch wie der Wert der Tiere. Dann hat er geurteilt, dass der Gartenbesitzer die Tiere bekommt als Entschädigung und das war's. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Urteil als einen Fehler bezeichnet. Und Suleiman alayhi salatu wassalam hat sich gesagt, wenn ich geurteilt hätte, hätte ich anders geurteilt. Ich hätte, hat er also gemäß gesagt, ich hätte geurteilt, dass der Gartenbesitzer die Schafe eine gewisse Zeit, Entschuldigung, dass der Schafsbesitzer, der Tierbesitzer, den Garten wiederherstellen muss, wie er vorher war. Repariert, was kaputt gemacht worden ist. Und in der Zeit dürfen die Tiere, die Schafe und die Kühe beim Feldbesitzer bleiben und er darf von ihrer Wolle und von ihrer Milch und so weiter profitieren. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, dass dieses Urteil des Zweiten der Wahrheit entspricht, das Erste falsch war. Das heißt, wir haben hier das ist natürlich ein sehr schönes Beispiel für den Fiqh, aber wir haben hier ein Beispiel dafür, dass Dawud alayhi salatu wassalam, der Prophet Dawud alayhi salatu wassalam, geurteilt hat als Richter, aber nicht gemäß dem, was Allah subhanahu wa ta'ala als richtig bezeichnet hat, also einen Fehler gemacht bei dem Beurteilen. Weil die richtige Ansicht der Ulama ist, dass auch die Propheten kleine Fehler machen können. Weil sie hatte, es ist ja keine Sünde in dem Sinne, dass er absichtlich das Gesetz Allahs missachtet hat. Ja? Aber er hat nicht gemäß dem geurteilt, was Allah subhanahu wa ta'ala an Gesetz bestimmt hat. Und dann Suleiman war der Wahrheit näher, beziehungsweise er hat wahrheitsgemäß geurteilt und Allah subhanahu wa ta'ala hat Dawud alayhi salatu wassalam verziehen. Wie es in Surat Sad deutlich heißt. Auf jeden Fall in diesem Beispiel wird deutlich, dass ein Fehler, man macht also etwas Absichtliches, aber man meint nicht den Fehler zu machen. Dass er geurteilt hat, und geschaut hat und sich Mühe gegeben hat, das ist ja alles Absicht gewesen. Aber es war nicht seine Absicht, einen Fehler zu begehen. Es war nicht seine Absicht, zwischen ihm zu urteilen, im Gegensatz zu dem, was Allah Azza wa Jal an der Scharia herabgesandt hat. Sondern es war seine Absicht, eben der Wahrheit gemäß zu entscheiden, aber er hat die Wahrheit nicht getroffen, sondern das war eben Suleiman alayhi salatu wassalam. Deswegen lesen wir weiter auf der nächsten Seite 131. Zu den Hinweisen gehört. Zu den Hinweisen darauf gehört auch jene von Imam Ahmad angeführte Überlieferung von Al-Aswad ibn Salir, in der es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Vier Gruppen von Menschen kommen am Tag der Auferstehung vor ihren Herrn. Ein Tauber, also jemand, der nicht hören kann. Ein Schwachsinniger, jemand, der nicht verstehen kann. Ein Mann von hohem Alter. Und ein Mann, der starb, ohne von der Botschaft eines Gesandten gehört zu haben oder erreicht worden zu sein. Der Taube sagt: Herr, der Islam kam, aber ich war nicht imstande zu hören. Der Schwachsinnige aber sagt: Herr, der Islam kam, aber die Burschen haben mich mit Dung beworfen. Das heißt, ich konnte mich nicht mal wehren gegen so etwas. Ich habe nicht verstanden, was überhaupt um mich herum geschieht. Der Greis aber sagt: Herr, der Islam kam, aber ich war nicht mehr imstande zu verstehen. Ich war schon zu alt. Der aber, den die Botschaft keines Gesandten erreicht hatte, sagt: Herr, es kam keiner deiner Gesandten zu mir. dann nimmt Allah ihnen ein Versprechen ab. Dann nimmt Allah ihnen ihr Versprechen ab. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt ihnen das Versprechen ab, dass er ihnen gehorcht, wenn er ihnen etwas befiehlt. So, dann lässt er ihnen die Botschaft zukommen, ins Feuer einzutreten. Allah azza wa jalla selbst sagt, tretet in das Feuer ein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiter, bei dem, in dessen Hand die Seele Muhammads liegt, wenn sie hineingelangen, dann wird sie für sie kühl und angenehm sein. So vergab Allah subhanahu wa ta'ala quasi diesen Vieren, sofern sie natürlich diesem Aufruf gefolgt sind. Und manche werden diesem Aufruf offensichtlich nicht folgen, wie es in manchen Überlieferungen heißt, und dementsprechend in die Hölle gehen, wo Allah uns davor bewahren und schützen. Entscheidend ist, dass all diese vier, entweder die Botschaft hat sie erreicht, aber sie haben sie nicht verstanden, wie der sehr alte Mensch oder der schwachsinnige Mensch oder das kleine Kind, oder die Botschaft hat sie gar nicht erreicht, wie Dinge, der in der Fatra gestorben ist, das ist Dinge, der in einer Zeit gestorben ist, in der es keinen Gesandten gab. Und uns geht ja um das Prinzip. Da könnte jemand sagen, ja toll, heute gibt es zwar keinen Gesandten, aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist für alle Menschen bis zum Tag der Auferstehung. Ja, das ist richtig, aber es geht ja um das Prinzip. Also, es geht ja nicht darum, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu jedem Einzelnen von uns gekommen ist. Das ist ja nicht der Fall. Deswegen geht es ja um das Erreichen der Botschaft. Was jenen betrifft? Was jenen betrifft, der nicht hörte, und jenen, denen die Botschaft nicht erreichte, so vergab er ihnen, weil sie der Beweis nicht erreicht hatte. Dem ersten, weil er jenes Sinnes beraubt war, aufgrund dessen er sie hätte aufnehmen können, und dem anderen, weil zu seiner Zeit an sich kein Gesandter entsandt worden war. Was den Schwachsinnigen und den Greis betrifft, so ist so offensichtlich, dass ihnen die Botschaft überbracht wurde, Allah aber vergab ihnen, weil es ihnen an Verstand mangelte. Darum argumentiert man mit dem, was auf einen fehlenden Verstand hinweist, und das fehlende Verstehen der Rede beruht entweder darauf, dass grundsätzlich die Absicht derselben nicht begriffen oder eine andere Absicht angenommen wird. Na, an der Stelle springen wir jetzt über, barakallahu fikum, auf die Seite 135, also zwei Seiten weit oder drei. Wegen der Eier nur, da gibt es die Eier auf Seite 135. Wir haben ja schon viele von den Dschinn und den Menschen für die Hölle erschaffen. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen. Sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Jene sind wie das Vieh, aber nein, sie irren noch weiter ab. Jene sind überhaupt die Unachtsamen. 779. Das heißt, diese Ayah wird deutlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie tadelt. Wofür? Dafür, dass sie das, was Allah ihnen gegeben hat, an Herz, an Ohren, an Augen, nicht benutzen. Und das ist ein deutlicher Beweis dafür, dass die Botschaft eben mit diesen Instrumenten oder Körperteilen begriffen wird. Und genauso werden sie ja getadelt, weil sie eben nicht benutzt haben. Unten lesen wir weiter im letzten Abschnitt der gleichen Seite, Al-Shanqiti, damit ist Muhammad al-Amin, rahimahullah ta'ala, der berühmte Gelehrte, des berühmten Tafsir, ein zeitgenössischer Gelehrte, rahimahullah, der schon gestorben ist, und der das Buch Adwa'ul Bayan geschrieben hat, ein Tafsir von besonderer Art, weil er in diesem Tafsir seine Vorgehensweise ist, dass er die Ayat gemäß den Ayat erläutert. Das ist also eine Art Tafsir, Al-Quran, Bil-Quran, Tafsir des Koran durch den Koran selbst. Diese und ähnliche Verse bekräftigen drei Wahrheiten. Die erste Wahrheit lautet, dass Allah ihnen Gehör, Augen und Verstand gab, wodurch sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden und verstehen können, was zu ihnen gesagt wird. Die zweite Wahrheit lautet, dass sie sich weigerten, die Wahrheit anzunehmen, nachdem sie erkannt hatten. Die dritte Wahrheit lautet, dass Allah sie dafür bestrafte, indem er ihr Herz, ihr Gehör und ihr Sehen versiegelte, sodass sie aufgrund dessen nichts verstanden und die Wahrheit nicht begriffen konnten. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, dasselbe gilt für Aussagen, die denjenigen, der sie ausspricht, an sich zu einem Ungläubigen machen würden. Das heißt, dass diese möglicherweise jene zur Kenntnis der Wahrheit notwendigen Offenbarungstexte nicht übermittelt wurden und bei ihm nicht bestätigt werden können, oder dass er nicht fähig war, sie zu verstehen, oder aber dass er einem Irrtum unterlag, aufgrund dessen Allah ihn vergibt. Denn wer von den Muslimen sich darum bemüht, die Wahrheit zu finden und dabei einen Fehler begeht, dem verzeiht Allah erhaben, ist er seinen Fehler, welchen auch immer, egal ob es sich dabei um eine theoretische Auffassung oder um ein praktisches Tun handelt. Und dies ist die Meinung der, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die der allermeisten Muslimen. Und weiter. Wer an sich, an Allah und seinen Gesandten glaubt und dem jenes Wissen, das zur Kenntnis des Richtigen notwendig ist, nicht vermittelt wurde, der wird nicht als ungläubig verurteilt, bis ihm die Botschaft vermittelt wurde, welche abzulehnen Unglaube bedeutet. Viele Menschen irren sich in ihren Deutungen des Koran und wissen vieles nicht, was die Bedeutung von Koran und Sunnah betrifft. Für Fehler und Vergesslichkeit aber wird diese Gemeinschaft nicht belangt und Unglaube ist erst dann möglich, nachdem die Botschaft verdeutlicht wurde. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, die Erbringung des Beweises unterscheidet sich je nach Zeit, Ort und Person. So mag die Erbringung des Beweises Allah nicht Muslim gegenüber zu einer Zeit anders als zu einer anderen erfolgen und in einem Land oder einem bestimmten Ort anders als einem anderen Ort. Ebenso mag es von Person zu Person verschieden sein, entweder wegen ihres mangelnden Verstandes oder Differenzierungsvermögens, wie es etwa bei einem Kind oder einem Schwachsinnigen sein mag, oder wegen fehlenden Verstehens, wie bei jenem, der die Rede nicht versteht oder keinen findet, der sie ihm erklären würde, etwa bei einem Tauben, der nichts hört und es darum nicht möglich ist, das Gesagte zu verstehen. Die vierte Bedingung, die es zu berücksichtigen gilt, wenn der Unglaube einer bestimmten Person festgestellt werden soll, ist, dass diese keine falsche Deutung vorgenommen hat. Na, vierte Bedingung, wir haben jetzt also vier Bedingungen, hat der Autor erwähnt. Die erste Bedingung ist der Taklif. Das heißt, dass diese Person schuldfähig ist. Nochmal schuldfähig bedeutet, dass er baligh und aqil ist. Das heißt, dass er alt genug ist, das islamische Reifealter erreicht hat, ein Buluh, und dass er aqil ist, das heißt auch im Besitze seiner geistigen Kräfte ist. Diese zwei Angelegenheiten. Dann, die zweite Bedingung war Al-Khiyar. Al-Khiyar war, dass er diese Sünde, die er begeht, aus freien Stücken begeht. Er ist also nicht dazu gezwungen worden, die Sünde zu machen, sondern er macht sie freiwillig. Drittens, Iqamatul Hujja. Das heißt, dass der Beweis gegen ihn erbracht worden ist. Und viertens, dass es keinen Ta'wil gibt. Das heißt, er macht das nicht aus irgendeiner falschen Deutung. Zum Punkt Ta'wil oder zum Punkt Khiyar ist auch passend noch folgende zwei Begebenheiten zu erwähnen. Eine aus dem Koran Karim, wo jemand deutlichen Kufr gesprochen hat, freiwillig, und sogar weiß, dass es Kufr ist, ja, und Mukallaf ist, aber er hat das nicht gesagt, weil er daran glaubt, sondern hat das gesagt, um jemanden anderen davon zu überzeugen, dass das Quatsch ist. Das heißt also, hier sogar die deutliche Aussprache ist entscheidend, aus welchem Grund er das gemacht hat. Deswegen ist es ist nicht denkbar, das eine vom anderen zu trennen. Es ist nicht denkbar, die Tat von der Absicht zu trennen. Weil sonst würdest du ja zum Beispiel die Gezwungenheit ausblenden, zum Beispiel, als Beispiel. Und das Beispiel aus dem Eden Koran ist in Surat Al-An'am, wo Ibrahim a.s. mit seinem Volk disputiert über Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann, als er einen Planeten sieht, sagt er, Hada Rabbi, das ist mein Rabb. Als er dann untergegangen ist, der Planet, sagt er, ich mag nicht als Gott jemanden haben, der mal kommt und mal verschwindet. Dann sagt er, als er den Mond dann sah, sagt er, Hada Rabbi. Und das Gleiche mit der Sonne, das ist mein Gott, das ist mein Herr, das ist mein Rabb. Und trotzdem, diese Aussagen, warum hat er sie gemacht? Hat er diese Aussagen gemacht aus Überzeugung davon? Nein. Das nennt man, er hat diese Aussagen gemacht, der Diskussion willen. Du setzt dich manchmal hinab auf die Situation deines Gegenüber, um ihm klar zu machen, dass das, was er sagt, keinen Sinn und Verstand hat. Also Ibrahim a.s. war ein Prophet und hat mit Sicherheit durch diese Aussage kein Kufr begangen. Es gibt noch eine zweite Begebenheit, die passt in das Thema rein, ist aber natürlich kein Thema, aus dem wir religiöse Bestimmungen ableiten möchten. Und ein Auto soll weggenommen. Also sagt jemand ein Auto, Silber, Kombi, was ist das hier? Ein Zeichen, SE oder so? KG, SE, soll bitte wegfahren, wir sagen dann noch okay. Und die brauchen die Kupfer. Schon, Adam gerechnet schon. Was für eine Marke? Ich weiß nicht. Audi, Silber, Kombi. Barakallah, bitte das Auto wegfahren, nicht das abgesteckt wird. Die zweite Begebenheit, die interessant ist, und zwar geht es um ein sehr historisch entscheidendes Ereignis. Und zwar, Muawiyah radiallahu ta'ala anhu war ja in Damaskus. Und der Gouverneur, das heißt der Statthalter von Al-Basra, war sein Bruder Ziyad. Und als, also das können wir uns jetzt merken, ja, also einer ist Damaskus, und der andere ist in, also von eurer Seite umgekehrt, ja, der eine ist in Damaskus, der andere ist in, haben wir gesagt, Basra. Basra ist eine Stadt im Irak. Sein Sohn, Ubaidullah, kam zu seinem Vater Muawiyah und sein Vater merkte, dass er irgendwie den Koran nicht richtig liest. Er macht Fehler beim Koran. Und der Grund dafür war unter anderem, dass die arabische Schrift damals ohne Punkte war. Ohne Zeichen war. Das ist ein Thema für sich, aber das historisch gesehen, man brauchte jemanden, der einem das Lesen beibringt. Kann nicht einfach so ablesen, in vielen Fällen. Wie dem auch sei, dann hat Muawiyah zu seinem Bruder Ziyad gesagt, bitte sorgt dafür, dass irgendwas gemacht wird. Und er wollte, dass eben irgendwas gemacht wird, dass man den Koran nicht mehr falsch lesen kann. Dann ging er über, dann hat dieser, sein Bruder Ziyad, den berühmten Grammatiker und Korangelehrten, dann hat der Ziyad zu dem berühmten Grammatiker Abul Aswad al-Du'ali gesagt, bitte mach Zeichen in den Koran rein, damit die Leute den Koran richtig lesen. Abul Aswad hat gesagt, das kann ich nicht machen, das mache ich nicht. Das ist Bid'ah, das ist verboten. Und also nach dem Motto so ungefähr. Er hat Angst gehabt, was zu machen, was vor allem noch keiner gemacht hat. Und schon gar nicht beim Koran Karim ausgerechnet. Und dann hat Ziyad sich überlegt, was soll ich machen? Weil wenn er es macht, die Leute glauben ihm und er ist vertrauenswürdig, er kennt sich aus und er ist ein Mann hohen Ansehens. Dann hat er sich Folgendes überlegt. Und hat einen Beduin gerufen und hat zu dem Beduin gesagt, setz dich bitte an den Wegrand und wenn Abu al-Aswad, der Du'ali, vorbeikommt, dann liest du den Koran laut. Und er wusste anscheinend, dass der nicht richtig lesen kann. Oder hat ihm gesagt, lies genau diese Ayah bitte falsch. Und zwar ging es um eine Ayah in Surat al-Tawbah, wo es sinngemäß heißt, also erstmal auf Arabisch, وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Das heißt sinngemäß übersetzt, und dass Allah sich von den Götzendienern lossagt und auch sein Gesandter. وَرَسُولُهُ. So, وَرَسُولُهُ für die Leute, die Arabisch sprechen oder die arabische Schriftsprache kennen, auf dem Lam ist eine Dhamma. Rasulu. Und auf dem Ha auch. Rasuluhu. Das ist aber nicht da gewesen damals. Diese Zeichen waren nicht da. Man hätte es auch anders lesen können. Dann hat der Mann einfach anders gelesen. Er hat gelesen, أن الله بريء من المشركين ورسوله. Das bedeutet übersetzt, dass Allah sich von den Götzendienern lossagt und auch von seinem Gesandten. Und das hat er laut gesprochen. In dem Moment, Abu al-Aswad ist beinahe durchgedreht, ist zurückgegangen zu Ziyad, hat ihm gesagt, kein Problem, ich mach, was du von mir verlangt hast. Und dann hat er die Leute gesammelt und zu ihnen gesagt, also die Schreiber gesammelt und ihnen gesagt, ich lese euch den Koran vor. Und jedes Mal, wenn ich meinen Mund öffne, macht den Punkt oben, das ist die Fatha, die früher gewesen. Und wenn ich meinen Kiefer senke, dann macht den Punkt unten, das ist eine Kasra. Und wenn ich ein U spreche, also meine Lippen rund mache, dann macht den Punkt neben dem Buchstaben, das ist eine Dhamma. Und das ist teilweise auch bis heute noch beibehalten in manchen Mushafs. Deswegen, das war der Anlass. Entscheidend natürlich, warum das, ist eine Anekdote, also das nennt man als Anlass, warum die Punktierung im Mushaf gemacht worden ist. Aber entscheidend ist, dass eben dieser Mann absichtlich etwas gesagt hat, was natürlich nicht nur Kufr ist, sondern eine Verfälschung des Koran ist. Okay? Aber warum hat er das gemacht? Nicht, weil er das daran glaubt, sondern weil er eben den anderen dazu bewegen wollte, endlich was dafür zu tun, dass der Koran auch weiterhin richtig gelesen wird. Na, an der Stelle, inshallah ta'ala, bleiben wir kurz stehen und hören den Adhan und machen nach dem Salah weiter. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Nach dem Salah oder nach dem Salah? Nach dem Salah.